Jeder auf der Schmetterlingsinsel kannte den dicken Sven und sein Boot mit dem grünen Segel. Jeder. Sven wohnte mit Pitt, seinem Schiffsjungen, in einer kleinen Hütte am Strand, unter Bäumen, an denen die süßesten Früchte der ganzen Insel wuchsen. Aber man kann ja nicht nur von Früchten leben. Deshalb hing an Svens Hütte ein Schild. Inseltransporte. Pitt hatte es geschrieben. Der dicke Sven hatte ihm voll Bewunderung dabei zugesehen und gebrummt. Donnerlütchen, Junge, das sind aber ein paar teuflisch schwere Worte, die du da schreibst. Alle Achtung. Die zwei hatten wirklich genug zu tun. Selbst wenn es so stürmte, dass die Quallen an Land krochen, segelten sie hinaus und brachten Kokosnüsse von einer Insel zur anderen, Rumfässer oder Kisten voller Dörrfisch. Und abends kehrten sie zufrieden in ihre Hütte zurück und legten sich in ihre Hängematten. Es war ein friedliches Leben. Eines Morgens beschlossen die zwei, vor der Arbeit noch einen Spaziergang zu machen. Der dicke Sven schaute aufs Meer hinaus und Pitt suchte im Sand Muscheln. Und plötzlich spülten die Wellen ihnen ein Fass vor die Füße. Pitt sah hinein. Und ein Schwein grunzte ihn an, kaum größer als ein Hund. Um den speckigen Hals trug es eine goldene Kette, an der ein Totenkopfanhänger baumelte. »Bunt Barsch und Buckellachs«, sagte der dicke Sven. »Das kleine Ding können wir doch nicht einfach hier lassen. Was meinst du, Pitt?« »Kommt gar nicht in Frage«, antwortete Pitt. Hob das kleine Schwein mir nichts, dir nichts aus dem Fass und nahm es mit zu ihrer Hütte. Sie nannten das Ferkel Jule, und sie merkten bald, dass sie da kein gewöhnliches Schwein gefunden hatten. Zwar wälzte Jule sich genauso gern im Schlamm wie andere Schweine, aber am liebsten saß sie am Strand und guckte aufs Meer hinaus. Ihre Lieblingsspeisen waren Strandwürmer mit Seegras. Und wenn Pitt und der dicke Sven zwischen den Inseln herumsegelten, stand Jule vorn am Bug, hielt die Nase in den salzigen Wind und grunzte vor Glück. Nur baden wollte sie nicht. Niemals. Denn Jule war wasserscheu. Sehr sogar. Eines Tages, Jule war immer noch ein ziemlich kleines Ferkel, bekam Sven den Auftrag, 23 Kisten Kokosnüsse zur Nachbarinsel zu bringen. Und da passierte es. Mitten auf hoher See fing Jule plötzlich an zu quieken. Sie quiekte, als hinge an ihrem Ringelschwanz ein Haifisch. Dann stürmte sie Hals über Kopf zu dem löcherigen Fischernetz, das neben dem Mast lag, und schubste es mit der Schnauze ins Meer. »Donnerlütchen, Jule«, rief Sven entgeistert, »was für ein Teufelsrochen ist denn in dich gefahren?« Aber als Pitt und er das Netz aus dem Wasser zogen, glänzte und glitzerte es darin nur so von Gold und Silber. Zwei Kisten Kokosnüsse musste Pitt ins Meer kippen, damit sie all die Schätze mitnehmen konnten. »Da brat mir doch einer eine Pfanne voll Goldmakrelen«, staunte der dicke Sven und kraulte Jule die Ohren. »Hast du sowas schon erlebt, Pitt? Unsere Jule kann Schätze riechen.« Pitt guckte die Kisten voller Gold und Edelsteine an und wurde blass um die Nase. »Captain«, flüsterte er, »man sagt, Piraten fangen sich manchmal Ferkel und bringen ihnen bei, nach Schätzen zu schnüffeln. Denkst du, Jule ist so ein Piratenschwein?« Der dicke Sven spuckte ins Meer. »Ja, denke ich«, knurrte er. »Weißt du, was die Piraten mit so einem Schwein machen, wenn es nicht genug Schätze findet?« Pitt schüttelte den Kopf und legte Jule den Arm um den Hals. »Sie stecken das arme Vieh in ein Fass Und werfen es über Bord. Jawohl, das tun sie, diese elenden Schlammfische. Jule stellte die Ohren auf und guckte Sven an, als würde sie genau verstehen, was er sagte. »Ach, deshalb hat sie so ein Ding um«, rief Pitt und betrachtete Jules Amulett. »Gemeine Kerle!« Er gab Jule einen Kuss zwischen die Ohren und drückte sie ganz fest. »Bei uns passiert dir sowas nicht, Jule«, sagte er. »Darauf kannst du dich verlassen.« »Hundertprozentig«, sagte der dicke Sven. Und dann segelten sie endlich zur Nachbarinsel. Monate vergingen, Jule wurde größer und dicker und fast jede Woche fand sie draußen auf dem Meer einen neuen Schatz. Viele Sachen warf der dicke Sven einfach zurück ins Meer, silberne Becher, Edelsteine, Ohrringe. Was sollten er und Pitt mit all dem ganzen Glitzerkram? Nur die Goldmünzen behielten sie, um Futter zu kaufen für Jule, denn Jule hatte ständig Hunger. Doch dann hatte der dicke Sven eines Tages eine Idee. Ja, nett war sie, aber auch sehr dumm. Er schenkte den Kindern, die im Hafen spielten, 3 Kronen, die Pitt und er aus dem Meer gefischt hatten, und ein paar meterlange Perlenketten, damit sie Pirat und Prinzessin spielen konnten. Nett. Sehr nett, ne? Aber das hätte Sven besser nicht tun sollen. Schon bald sprach sich nämlich herum, dass der dicke Sven mit seinem Netz keine Fische, sondern Kronen und Perlenketten aus dem Wasser zog. Und wenig später erzählten sich die Leute, dass da wohl das Schwein dahinter steckte, das er immer dabei hatte. »Ach was, alles Unsinn«, brummte der dicke Sven jedes Mal, wenn er sowas hörte. »Wirklich, ihr müsst mir glauben, Jule ist ein ganz normales Schwein. Stimmt's oder habe ich recht, Pitt?« Und Pitt nickte so heftig er konnte und hörte gar nicht wieder auf. Aber es half nichts. Keiner glaubte ihnen. Bald wussten es selbst die Fische im Meer. Der dicke Sven hat ein echtes Piratenschwein gefunden. So geschah, was geschehen musste. Eines Tages hörte Knurrhahn von Jule. Knurrhahn war der goldgierigste und gemeinste Pirat, der zwischen den Inseln herumsegelte. »So, so«, knurrte er, als Messerfisch sein Steuermann ihm von Jule erzählte. »Herr Piratenschwein! Sag mal, hat der einohrige Bill nicht vor einiger Zeit sein Schwein über Bord geworfen?« »Allerdings, Euer Gemeinheit«, antwortete Messerfisch, »weil es 4 Monate lang keinen Schatz gefunden hatte.« »Nun, und jetzt findet dieses Schwein so viele Schätze, dass der dicke Sven Kisten voller Juwelen zurück ins Meer kippt«, raunte Speckbart, der Knurrhahn immer sein Schwert hinterhertrug. »Ja, dann ist wohl klar, was wir machen«, sagte Knurrhahn. »Verstehen wir uns, ihr krummbeinigen Schiffsratten?« Seine Männer grinsten so breit, dass man all ihre Goldzähne sah. »Klar, Euer Gemeinheit«, brüllten sie und setzten Segel. Am nächsten Abend beschloss der dicke Sven, vorm Schlafengehen noch etwas frische Luft zu schnappen. Pitt schnarchte schon in seiner Hängematte, aber Jule trottete Sven hinterher. Als die beiden da an der Hafenmauer entlang gingen, schlichen drei von Knurrhans Männern sich von hinten an sie heran. Und was taten sie? Sie schubsten Sven in das dreckige Hafenwasser, schnappten sich die grunzende Jule und schleppten sie davon. So einfach ging das. Der dicke Sven zerriss vor Kummer sein Lieblingshemd. Pitt und er suchten die ganze Insel ab. An jede Tür klopften sie, jedes Schwein guckten sie sich an. Ja, der dicke Sven quälte sich sogar auf einen Esel, um in den Bergen nach Jule zu suchen. Sie fanden nicht eine einzige rosa Borste von ihr. Todtraurig kehrten sie zum Hafen zurück. Ihr Boot sah furchtbar verlassen aus ohne Jule. »Die Kerle haben sie bestimmt schon von der Insel runter geschafft, Käpt'n«, sagte Pitt, als sie wieder an Bord kletterten. »Aber wir suchen weiter, sobald die Sonne aufgeht. Vielleicht ist sie auf eine von den Vulkaninseln im Süden gebracht worden oder zum Festland. Wir suchen weiter.« Der dicke Sven nickte nur. Er saß an Deck und guckte traurig aufs Meer hinaus. Pitt hätte ihn zu gern getröstet, auch wenn er selbst so traurig war wie nie zuvor in seinem Leben. Aber wie? »Wie wär's, wenn ich uns was zu essen hole, Käpt'n?« schlug er vor. Der dicke Sven schüttelte nur den Kopf. »Kein Hunger«, brummte er. Nun machte Pitt sich wirklich ernsthaft Sorgen. Drüben in der Hafenkneipe, dem durstigen Schellfisch, gab es abends immer frische Sahnequallen, die Lieblingskuchen vom dicken Sven. Vielleicht könnte man ihn damit aufmuntern. »Bin gleich zurück, Käpt'n«, rief Pitt, griff in die Kiste mit den Goldmünzen und rannte los. Im durstigen Schellfisch herrschte ein fürchterliches Gedränge, wie jeden Abend. Pitt zwängte sich zwischen Bäuchen und Ellbogen hindurch zum Tresen und bestellte 12 Sahnequallen. Der Schellfisch gehörte der klapperdünnen Lola. Als sie Pitt am Tresen entdeckte, schob sie ihm die Tüte mit den Kuchen höchstpersönlich hin. »Hör mal, Kleiner«, raunte sie Pitt zu, »du bist doch der Schiffsjunge vom dicken Sven. Sag ihm, Knurrhahn hat euer Schwein. Er hat es auf sein Schiff schleppen lassen. Den ganzen Abend schon hockt er da hinten und erzählt jedem, dass das Schwein ihn zum mächtigsten Piraten der Inseln machen wird.« Sie blickte sich ängstlich um und legte den Finger auf die roten Lippen. »Erzähl niemandem, dass du das von mir hast, verstanden, Kleiner?« Dann verschwand die klapperdünne Lola schnell wieder ans andere Ende des Tresens. Pitt aber sah sich erschrocken um. Er war Knurrhahn noch nie begegnet, aber jeder wusste, dass man ihn an seiner goldenen Augenklappe erkannte. Bei der Dunkelheit und dem Gedränge im durstigen Schellfisch dauerte es eine Weile, bis Pitt ihn entdeckte. Knurrhahn saß in der dunkelsten Ecke mit seinen Männern. Wild und gefährlich sahen sie aus, und Pitt rutschte bei ihrem Anblick das Herz fast in die Hose. »Gemeine Schweineräuber«, dachte er, warf den Piraten noch einen Blick zu und schlängelte sich mit klopfendem Herzen wieder nach draußen. Die Sahnequallen für den dicken Sven vergaß er vor Aufregung auf dem Tresen. Pitt rannte durch den dunklen Hafen, so schnell ihn seine nackten Füße trugen, vorbei an den Schiffen, die auf dem mondbeschienenen Wasser schaukelten, bis er endlich wieder vor dem Boot des dicken Sven stand. »Herr Käpt'n«, keuchte Pitt, als er an Bord sprang, »Käpt'n, ich weiß, wer Jule gestohlen hat.« Ungläubig hob der dicke Sven den Kopf. Er lehnte mit trauriger Miene am Mast und formte Schweine aus rosa Marzipan. »Knurrhahn hat sie«, stieß Pitt hervor. »Er hockt im durstigen Schellfisch und prahlt sogar noch damit, dass er Jule gestohlen hat.« Diese Nachricht musste der dicke Sven erst mal verdauen. Er spuckte dreimal über die Reling, bevor er die Sprache wiederfand. »Donnerlöttchen«, sagte er, »Knurrhahn, Weißt du, mit wem wir uns da anlegen müssen, Junge?« Pitt nickte. Da richtete der dicke Sven sich mit einem tiefen Seufzer auf. »Na, dann los«, sagte er und legte Pitt den Arm um die Schulter. »Lass uns das Ruderboot klarmachen. Wir holen uns unser Schwein zurück. Ehrensache.« Jeder wusste, dass Knurrhahn nie mit seinem eigenen großen Schiff in einem Hafen anlegte. Er ankerte lieber draußen auf offener See und ließ sich von seinen Männern im Beiboot an Land rudern. »Hoffentlich hat der Kerl nicht zu viele Wachen an Bord gelassen«, raunte der dicke Sven, als sie mit ihrem kleinen Boot aus der Hafenbucht ruderten. Pitt nickte bloß und spähte besorgt in die Nacht. Kein Lüftchen kräuselte die Wellen. Die Stille war so unheimlich, dass Pitts Herz nur noch schneller schlug. Da tauchte plötzlich ein großes Schiff vor ihnen aus der Dunkelheit auf. Sein Rumpf war schwarz wie Tinte, aber auf das Deck fiel hell das Mondlicht. Oben am höchsten Mast hing die Piratenflagge. »Das muss es sein«, flüsterte Pitt. Er wagte kaum zu atmen, als der dicke Sven auf den Schiffsbauch zuruderte. Über ihnen knarrten die Taue und am Heck und im Mastkorb schnarchten zwei Wachen. Vom Bug grinste ein hölzerner Teufel herab. An seinen Hörnern baumelte eine Strickleiter. »Na, wie nett«, flüsterte der dicke Sven. »Die Kerle haben die Leiter hängen lassen. Wo die runterklettern, können wir rauf.« »Hast du gesehen?«, wisperte Pitt. »Sie haben die arme Jule an die Reling gebunden.« »Elende Schweinequäler«, knurrte der dicke Sven und ruderte zu der Strickleiter. Das Ende baumelte kaum einen Meter über dem Wasser. »Besser ich gehe, Captain«, sagte Pitt leise. »Bevor du dich mit deinem dicken Bauch darauf gehangelt hast, sind die Piraten längst zurück.« Der dicke Sven wollte protestieren, aber da hing Pitt auch schon an der Leiter. »Wenn die Kerle zurückkommen, schrei ich dreimal wie eine Möwe«, rief Sven ihm leise hinterher. Pitt nickte und kletterte auf den hölzernen Teufel zu. Die Wachen schnarchten immer noch, als Pitt sich über die Reling schwang. Den Kerl oben im Mastkorb konnte er deutlich sehen, aber von der zweiten Wache entdeckte er nur zwei nackte Füße, die hinter einem Fass hervorragten. Jule lag angebunden an der Reling und drehte Pitt den borstigen Rücken zu. Lautlos schlich er sich an sie heran und hielt ihr die rosa Schnauze zu. »Kein Mucks, Jule«, flüsterte er. »Ich bin's, Pitt, und der Käpt'n ist auch da. Wir holen dich hier weg.« Jule grunzte entzückt und stupste ihm die Nase in den Bauch. Pitt zog sein Messer aus dem Gürtel und begann, an dem dicken Tau herumzusäbeln, mit dem sie festgebunden war. Besonders gut kam er nicht voran, denn Jule stupste ihn dauernd an und schnupperte aufgeregt an ihn herum. »Hör doch mal auf, Jule«, zischte Pitt. »Ich hab's ja gleich.« Aber gerade als er das Tau endlich durchgeschnitten hatte, hörte Pitt eine Möwe schreien. Einmal, zweimal, dreimal. Der dicke Sven gab Alarm. Erschrocken stürzte Pitt zur Reling und lauschte in die Nacht. Er hörte Rudergeräusche und dann tauchte aus der Dunkelheit ein Boot auf. Am Bug stand schwankend mit einer Laterne in der Hand Knurrhahn. Seine Männer konnten kaum noch geradeaus rudern, aber näher kamen sie trotzdem, sehr schnell sogar. »Komm, Jule«, zischte Pitt und zerrte das Schwein auf die andere Seite des Schiffes. Aber als Pitt ein Bein über die Reling schwang, fuhr Jule erschrocken zurück. »Hopp, Jule«, rief Pitt, »spring ins Meer! Du brauchst keine Angst zu haben, der Käpt'n wartet unten im Boot.« Aber das Schwein blieb stocksteif stehen. Und Pitt fiel mit Schrecken ein, wie wasserscheu Jule war. Pitt, Sie kommen! Wo bleibt ihr? Hörte er den dicken Sven besorgt rufen. Pitt wollte antworten, aber da wurde der Kerl oben im Mastkorb wach. Gähnend richtete er sich auf und rieb sich die verquollenen Augen. »Kommandant, kommt zurück an Bord!« grölte er so laut, dass Jule vor Schreck die Borsten zu Berge standen. »Kanone, fertig machen zum Willkommensschuss!« So schnell es ging, zerrte Pitt die Jule unter einen Haufen alter Segel. Gerade noch rechtzeitig, denn als Pitt aus seinem Versteck hervorlugte, sah er, dass auch die zweite Wache auf den Füßen war, ein glatzköpfiger Pirat mit riesigen goldenen Ohrringen. Er torkelte zur nächsten Kanone und feuerte einen Schuss aufs offene Meer hinaus. Den Willkommensgruß für Knurrhahn. Zitternd presste Jule die Nase unter Pitts Kinn. Viele Füße und ein paar Holzbeine stampften über das Deck. Und dann hörte Pitt die heisere Stimme Knurrhahns. »Verdammt noch eins!« brüllte er. »Wolltest du uns mit der Kanonenkugel versenken? Und wo ist das Schwein?« »Das Schwein?« stammelte der Glatzkopf und guckte sich ratlos um. »Ja, das muss ersoffen sein.« »Du solltest Wache halten, du glatzköpfiger Schleimfisch!« schnauzte Knurrhahn und hielt dem armen Kerl das durchgeschnittene Tau unter die Nase. »Was ist das hier? Hatte das Schwein etwa ein Messer hinterm Schlappohr versteckt?« Pitt blieb vor Angst fast das Herz stehen. »Sucht das Schiff ab, ihr Ochsenaugen!« brüllte Knurrhahn. »Bringt mir dieses Schwein zurück und den, der es losgeschnitten hat!« »Jule«, flüsterte Pitt, »Jule, du musst springen, sonst braten die Kerle uns.« Aber Jule versteckte nur den Kopf zwischen den Beinen. »3 Tage hungern lasse ich dieses Schwein«, grölte Knurrhahn. »Ach was, eine ganze Woche, bei Trockenbrot und Wasser sperre ich es ein.« Da stürmte Jule los. Grunzend rannte sie Knurrhahn über den Haufen, raste zwischen den Beinen des Glatzkopfs durch und hopste über die Reling. Ohne lange zu überlegen, rannte Pitt ihr nach, vorbei an den verdattert glotzenden Piraten. Mit einem Satz stand er auf der Reling und stürzte sich hinunter ins schwarze Meer. Knapp eine Schweinebreite von Jule entfernt, klatschte er ins Wasser. »Ich komme«, rief der dicke Sven und schoss mit seinem Boot hinter dem Piratenschiff hervor. Dort hatte er sich versteckt, als er Knurrhahn kommen hörte. Sven zerrte den klitschnassen Pitt und die triefende Jule ins Boot und legte sich in die Riemen wie noch nie zuvor in seinem ganzen Seemannsleben. »Hinterher! Worauf wartet ihr?« zeterte Knurrhahn oben an der Reling. »Holt mir sofort mein Piratenschwein zurück!« »Aber wir können doch nicht schwimmen, euer Gemeinheit!« kreischte Messerfisch verzweifelt. »Genauso wenig wie ihr!« »Dann schießt wenigstens!« Der dicke Sven ruderte wie der Teufel, während die Piraten ihre Kanonen klar machten. Bald flog ihnen eine Kugel nach der anderen hinterher und klatschte knapp hinter ihrem Boot ins Meer. »Wenn die noch zielen lernen, machen sie Kleinholz aus uns«, keuchte der dicke Sven. »Uns Hai- und Nudelfisch«, rief der dicke Sven. »Jule, wir haben doch jetzt keine Zeit, nach Schätzen zu fischen.« Aber Pitt ließ die Riemen sinken und lauschte. »Hör doch, Captain«, flüsterte er. »Sie schießen nicht mehr.« Der dicke Sven hob den Kopf und lauschte. Tatsächlich, Pitt hatte recht. Totenstill war es plötzlich. Aber dann schallte die schrille Stimme von Messerfisch, Knurrhahns Steuermann, übers Wasser. »Euer Gemeinheit«, schrie er aufgeregt, »das Schwein hat gequiekt, habt ihr gehört? Es hat tatsächlich gequiekt!« Pitt hielt den Atem an. Mit offenen Mündern standen Knurrhahns Männer hinter ihren Kanonen und lauschten in die Nacht. Da legte Jule den Kopf in den Nacken und quiekte nochmal, so laut, dass Pitt sich die Ohren zuhalten musste. Hurra! Grüllten die Piraten, und Pitt und Sven sahen, wie sie aufgeregt durcheinander stolperten und riesige Netze auswarfen. Ja, hoffentlich hast du dich diesmal nicht geirrt, Jule, raunte der dicke Sven und begann wieder zu rudern. Wäre schön, wenn da unten so viel Gold läge, dass die Kerle eine Woche mit dem Raufholen beschäftigt sind. Jule grunzte nur, rollte sich vorn im Boot zusammen und schlief ein. Pitt aber hockte sich neben sie und streichelte ihr zärtlich die Borsten. Müde und glücklich ruderte der dicke Sven zum Hafen zurück. Es wurde schon hell, als sie endlich an der Kaimauer festmachten. »Hast du jetzt vielleicht Hunger, Captain?« fragte Pitt und grinste den dicken Sven an. »Ich habe so einen Hunger, dass ich glatt ein ganzes Schwein verdrücken könnte,« antwortete der dicke Sven und presste erschrocken die Hand auf den Mund. »Oh, entschuldige, Jule, das war nur so dahergesagt. Ich meinte natürlich eine ganze Torte. Oder zwei.« Jule beachtete ihn gar nicht. Sie setzte sich auf die Kaimauer und sah zu, wie die Sonne über dem Meer aufging. »Ich bin gleich wieder da«, rief Pitt und lief schnell wie der Wind zum durstigen Schellfisch, wo die klapperdünne Lola gerade den Dreck der vergangenen Nacht vor die Tür fegte. »Was ist mit eurem Schwein?«, fragte sie, als Pitt an ihr vorbeischlüpfen wollte. »Ist wieder da«, antwortete Pitt, schnappte sich die Tüte Sahnequallen, die immer noch auf dem Tresen lag, und rannte zu Jule und dem dicken Sven zurück. Die beiden saßen nebeneinander auf der Kaimauer, und der dicke Sven kraulte Jule die Ohren. »Donnerlöttchen, Sahnequallen«, staunte der dicke Sven, als Pitt ihm die Tüte in den Schoß warf. »Wo hast du die denn her?« »Ich finde, die haben wir uns verdient«, antwortete Pitt, während Jule hungrig an der Tüte schnupperte. »Obwohl der Ärger bestimmt erst angefangen hat. Knurrhahn wird doch jetzt noch wilder hinter Jule her sein, wo sie ihm die Netze einmal mit Gold gefüllt hat. Ich glaub, wir müssen sie verstecken, oder?« »Ja, das fürchte ich auch«, seufzte der dicke Sven. »Wir werden uns wohl eine neue Insel suchen müssen.« Ein paar Stunden später färbten sie Jules Borsten schwarz und erzählten jedem, der es hören wollte, dass ihr Piratenschwein weggelaufen sei. Dann setzten sie Segel und fuhren mit der schwarz gefärbten Jule hinaus aufs Meer. »Was für eine Insel suchen wir uns denn?«, fragte Pitt irgendwann. »Eine, auf der man noch nie was vom Knurrhahn und seiner goldenen Augenklappe gehört hat«, antwortete der dicke Sven. 5 Tage und 6 Nächte segelten sie, und Jule quiekte in dieser Zeit 3-mal. Aber der dicke Sven warf nicht ein einziges Mal die Netze aus. Goldmünzen hatten sie sowieso noch kistenweise an Bord. Am 6. Tag fanden sie eine friedliche Insel, auf der es nichts gab, was Piraten interessierte. Und von Knurrhahn hatte dort noch niemand etwas gehört. Am schönsten Fleckchen Strand, das sie finden konnten, baute der dicke Sven für Jule einen Stall, neben den er Kokospalmen und Bananenstauden pflanzte, und eine Hütte, in der Pitt und er genug Platz für ihre Hängematten hatten. Pitt pinselte natürlich auch ein neues Schild, und zu guter Letzt zimmerten sie noch einen Steg, an dem sie ihr Boot festmachten und auf dem Jule abends sitzen und aufs Meer schauen konnte. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute dort. Und wahrscheinlich sind sie sehr, sehr glücklich. Was denn sonst?